Sie hören jetzt immer Jubel zwischen den Fenstern herauf. Sie leben immer weiter die Fackeln, der ganze Platz, der ganze Kaiserplatz ist in Tageshelle getaucht. Ein wunderbares Bild. Die gerecktarme, mit Heil rufen,